Zucker. Ich war erstaunt, wie klein das Herz war. Es lag in der offenen Brust des Patienten und pulsierte schnell und regelmäßig. Die Rippen wurden von zwei Metallzwingen auseinandergehalten. Ein Eingriff kann manchmal 6-8 Stunden dauern. Man muss völlig abschalten können und sich nur auf die eine Sache konzentrieren. Die Müdigkeit kommt erst danach. Die Entscheide sind immer einfach. Schneiden oder nicht schneiden. Es ist eine schöne Arbeit. Jetzt sollte ich wohl sagen, wann man Menschen helfen kann. Es ist schön, wenn man Menschen helfen kann. Und es ist auch spannend. Jeder Patient ist anders, jede Operation. Man weiß nie, was geschieht. Man braucht eine dicke Haut. Kann nicht mit jedem Patienten mitleiden, sonst dreht man durch. Man will unbedingt helfen, aber man kann nicht mit jedem weinen. 2 Stunden dauerte die Operation. Dann wurden die grünen Tücher entfernt, mit denen der Patient zugedeckt war. Vor uns lag ein alter Mann, nackt, auf dem Operationstisch. Die Arme des Mannes waren weit ausgebreitet und festgebunden worden, als solle er jemanden umarmen. Ich wandte mich ab. Und? Interessant? Das Herz ist so klein. Ich glaube, das hätte ich lieber nicht gesehen. Klein, aber zäh. Und mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ursprünglich wollte ich Psychiatrie machen. Das ist ja auch nur durch die Kamera gesehen. Es hat überhaupt nicht geblutet. Man muss nur wissen, wie schneiden. Wir waren in die Klinik gekommen. Markus, mein Fotograf und ich, um über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. Sie war an Tuberkulose erkrankt und hatte sich während der Behandlung in einer anderen Lungenklinik mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. Erst hatte die Patientin zugesagt, mitzumachen, aber als wir in die Klinik kamen, sagte sie doch ab. Wir warteten 2 Tage, spazierten durch den Park, schauten zu ihrem Fenster hoch und hofften, dass sie uns sehe. Am 2. Tag fragte uns der Chefarzt, ob wir bei einer Operation zuschauen wollten, um uns die Wartezeit zu verkürzen. Am Morgen des 3. Tages rief der Stationsarzt der Tuberkuloseabteilung an und sagte, seine Patientin sei nun bereit, mit uns zu sprechen. Ich habe nie eine Stelle gehabt in Deutschland. Meinen Mann habe ich durch meinen Bruder kennengelernt, ein Arbeitskollege. Mein Bruder und mein Mann sind beide Koch. Er ist kein schlechter Mensch, aber das Kind. Er muss jeden Abend arbeiten. Er hat nichts gesagt, als er hier war. Dann hat es mir mein Bruder erzählt, dass er eine andere hat. Und als Thomas, mein Mann, das letzte Mal kam, habe ich ihm eine ziemliche Szene gemacht. Er hat geweint und gesagt, er liebe sie nicht. Und seither sind beide nicht mehr gekommen. Er und mein Bruder. Mein Mann hat mir noch einmal geschrieben. Ich habe gesagt, sie sollen nicht mehr kommen. Ich will nicht, dass er an mich denkt, wenn er mit der anderen schläft und ein schlechtes Gewissen hat. Er hat nicht einmal die Scheidung beantragt, mein Mann. Ich glaube, er wartet einfach darauf, dass ich sterbe. Mein Mädchen, Sabrina, sie ist 15 Monate alt. Thomas schickt mir manchmal Fotos ohne Brief, aber ich kann mich gar nicht mehr richtig an sie erinnern. Ich weiß schon, wie sie aussieht, aber nach einem halben Jahr... Ja, es ist ein schlimmer Fall. Wir müssen sie hier behalten und können ihr nicht helfen. Und es gibt keine Chance, dass ein neues Medikament, dass sie überlebt. Es gibt immer Fälle... Immer. Das heißt eher nein, nicht wahr? Wie groß ist Ihre Chance? Je kleiner die Chance, desto besser Ihre Geschichte, nicht wahr? Wenn Sie schreiben können, keine Chance, dann ist das gut. Wir machen die Geschichten nicht, wir recherchieren nur. Wir sind nicht schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Ja, schon gut. Nehmen Sie es nicht persönlich. Es nervt nur, wenn die Journalisten so tun. Was können wir machen? Ja, die Welt ist, wie sie ist. Frau Lehmann hat keine Chance. Aber vielleicht überlebt sie. Es gibt immer Fälle. Es passiert oder es passiert nicht. Alles oder nichts. Es hat keinen Sinn, Prozente zu zählen. Kann man denn nicht... Gibt es denn Chancen, dass ein Medikament... Es ist zu teuer. Man weiß ungefähr, was es kostet, so ein Medikament zu entwickeln. 150 Millionen. Ungefähr. Und solche Summen investieren die Pharmakonzerne nur, wenn sie wissen, dass sie das Medikament auch verkaufen können. Dass es genügend Patienten gibt. Patienten, die das Medikament verschrieben bekommen. Nicht in der dritten Welt. Das heißt, wenn es mehr Tuberkulosekranke gäbe, gäbe es auch ein Medikament. Das sind Wirtschaftsunternehmen. Keine Wohltätigkeitsorganisation. Es müssen viele dieselbe Krankheit haben. Und wie viele Patienten gibt es mit einer multiresistenten Tuberkulose? Wenige. Noch. Vielleicht 100, 200 pro Jahr. In Deutschland. Wenig ist das nicht. Aber wenn Sie denken, wie viele herzkrank sind oder Krebs. In der dritten Welt gibt es viele Tuberkulosekranke. Immer mehr. In Afrika, im Osten. In Amerika auch. Aber die zählen nicht. Eben. Die Tuberkuloseabteilung war in einem abseits stehenden, alten Gebäude untergebracht. Auf den großen, überdeckten Balkonen war niemand zu sehen. An den Fenstern und drinnen, in den Fluren, hingen schon Weihnachtsdekorationen. Ich las die Notizen am Anschlagsbrett. Anzeigen eines mobilen Friseurs und einer Fernsehvermietung. Eine Schwester half mir in eine grüne, am Rücken geknöpfte Schürze und reichte mir einen Mundschutz. Larissa, Frau Lehmann ist nicht wirklich gefährlich, solange Sie nicht angehustet werden. Aber sicher ist sicher. Haben Sie keine Angst? Am Anfang, aber man gewöhnt sich daran. Im Bus weiß man ja auch nicht, ob der Mann daneben einem sitzt oder in der Straßenbahn. Ja, aber hier... Man passt schon besser auf, dass man es nicht kriegt. Ich meine nur, und es hat sich in der ganzen Geschichte des Hauses noch nie jemand angesteckt. Oder nur einmal. Und das ist lange her und das war nicht tödlich. Ich würde gern mit Ihnen reden, wenn Sie an einem der nächsten Abende Zeit haben. Ein Interview? Es würde mich interessieren, wie das für Sie so ist, hier zu arbeiten und so weiter. Klar, ich war schon mal in der Zeitung, als hier das große Jubiläum war, mit Bild. Der Fotograf kommt dann auch noch vorbei. Wie wär's heute Abend? Nee, geht nicht. Morgen? Gut. Larissa saß auf dem Bett. Ich wollte ihr die Hand reichen, zögerte und sagte dann nur guten Tag. Ich setzte mich. Larissa war blass und sehr dünn. Ihre Augen waren dunkel, ihr dichtes, schwarzes Haar ungekämmt. Sie trug einen Trainingsanzug und rosarote Frotte-Hausschuhe. Was soll ich erzählen? Hier geschieht ja nichts, es ist immer alles gleich. Sie sind immer hier im Zimmer? Aber Sie können doch raus. Ich gehe nicht mehr. Wenn ich mit dem Mundschutz rausgehe, fühle ich mich erst richtig allein. Hier habe ich wenigstens meine Ruhe. Und was tun Sie den ganzen Tag? Am Anfang habe ich gelesen, aber jetzt... Ich lese nicht mehr, ich schaue fern. Die Puppe habe ich für meine Tochter. Ich bin eine schlechte Mutter. Die habe ich für Sabrina machen wollen. Schön. Wie alt ist sie? Sie ist ein Jahr alt, 15 Monate. Zum Geburtstag wollte ich ihr die Puppe schenken, dann zu Weihnachten. Aber ich schaffe es wieder nicht. Nicht einmal das schaffe ich. Dabei fehlt nur noch der eine Arm. Und an ihrem nächsten Geburtstag bin ich schon tot. Den ganzen Tag denke ich, ich will das fertig machen. Und dann schaue ich fern. Dann kommt die Schwester, das Mittagessen, Fernsehen. Und dann ist es schon wieder Abend und ich habe den ganzen Tag nichts gemacht. Schon vorher, als ich noch zu Hause war, ich habe nichts fertiggebracht. Am Abend hat mein Mann immer alles machen müssen. Kochen, putzen. Sabrina hat sich entzündet, weil ich die Windeln nicht oft genug gewechselt habe. Ich habe es nicht gewusst, was ein Kind braucht. Schön. Die Puppe. Ich kann nur stricken, wenn jemand bei mir ist. Wenn jemand bei mir wäre, könnte ich stricken. Aber ich schaue immer nur fern. Ja, die kommen hierher und gestern waren die noch ganz normal in ihrem Leben drin. Und plötzlich sagt jemand zu ihnen, du bist todkrank. Dann kommen sie hierher. Und wir reden viel. Dann kommen die körperlichen Veränderungen durch die Therapien. Die sind ja oft sehr aggressiv. Und die Ängste durch die Luftnot, der Sauerstoffmangel, die Angst zu ersticken. Das Reden hilft. Ich habe oft Patienten gehabt, die sagten, ich kriege gar keine Luft mehr. Und wenn wir geredet haben, nachher war es dann besser. Ausgerechnet, heute Abend scheint der Mond so schön und du bist fern von mir. Haben Sie viele Kanäle hier? Es läuft auf allen dasselbe. Was sehen Sie denn gern? Tierfilme. Und die alten Filme, schwarz-weiß. Stummfilme? Nein, die alten amerikanischen, mit James Stewart. Das ist doch der Dünne mit dem sympathischen Gesicht. Gestern habe ich einen gesehen mit ihm. Ich mag den. Er hat so ein sympathisches Gesicht. An Weihnachten, als er sich umbringen will. Und was alles anders wäre, wenn er nicht gelebt hätte. Ein Engel rettet ihn. Glauben Sie an Gott? Nein. Ist das Leben nicht schön? Heißt er. Wer? Der Film, wo James Stewart sich das Leben nehmen will in der Weihnachtsnacht. Den kenne ich. Haben Sie Der Schwan gesehen? Der kommt jetzt gleich. Der Schwan? Ich glaube nicht. Der ist alt. Mit Grace Kelly und Alec Guinness. Ich habe ihn schon gestern gesehen auf einem anderen Kanal. Es kommt immer dasselbe. Also, Grace Kelly ist eine Prinzessin, die in den Kronprinzen verliebt ist. Um ihn eifersüchtig zu machen, tut sie so, als liebe sie den Professor. Der ist aber schon seit langem in sie verliebt. Er sagt, du bist wie eine Fata Morgana. Man sieht ein schönes Bild und stürzt darauf zu. Aber dann verschwindet es und man wird es nie, nie wiedersehen. Und dann verliebt auch sie sich in ihn und küsst ihn auf den Mund nur einmal. Aber der Pater, das ist ein Onkel von ihr, der sagt, wenn man merkt, dass man glücklich ist, ist das Glück schon vorbei. Und am Schluss heiratet sie doch den Kronprinz. Und der Professor geht weg, weil er sagt, du bist wie ein Schwan, immer auf dem See, majestätisch und ruhig. Doch das Ufer wirst du nie betreten, weil ein Schwan, wenn er ans Ufer geht, wie eine dumme Gans aussieht. Ein Vogel sein und niemals fliegen, sagt er, von einem Lied träumen, aber es niemals singen dürfen. Ich wollte als Kind immer singen können. Sie ist auch gefangen, wie ich. Das ist schön im Film, weil es so traurig ist. Ich bin auch eine Fata Morgana. Ich verschwinde. Aber bei mir ist es nicht schön. Sie wird Königin. Und ich sterbe. Die Klinik lag etwas außerhalb der Stadt. Mitten im Industriegebiet und direkt an einer Autobahn. Wir hatten unsere Zimmer in einem Hotel in der Nähe genommen, einem hässlichen Neubau, in rustikalem Stil. Die anderen Gäste hatte ich bisher nur beim Frühstück gesehen. Die meisten schienen Vertreter zu sein. Später, als wir schon Zeitung lasen, kam ein Paar in den Speisesaal. Sie war viel jünger als er und er tat so verliebt, dass ich annahm, er sei verheiratet und sie seine Geliebte. Als ich gegen Abend von der Klinik zurückkam, war Markus ausgegangen. Er hatte mir eine Nachricht hinterlassen, dass ich ihn in der Stadt treffen könne. Aber ich hatte keine Lust. Als ich als Telefonistin gearbeitet habe, bevor ich nach Deutschland kam, die Arbeit war nicht interessant, aber alle sind bei mir vorbeigekommen und wir haben ein bisschen geredet oder eine Zigarette geraucht zusammen. Und am Mittag sind wir vor der Fabrik im Schatten gesessen, im Sommer, und haben unsere Brote gegessen. Und am Feierabend sind wir durchs Dorf spaziert und haben wieder geredet oder haben zusammen Tee getrunken. Ah, das war schön. Und auch die Arbeit. Man hatte etwas, worauf man sich freuen konnte. Und dann in Deutschland einkaufen, abwaschen, putzen. Ich habe das nie gerne gemacht und ich habe oft den ganzen Tag mit niemandem geredet. Aber es ist tausendmal... Ja, nur das nicht. Bis zum Tod immer in diesem Zimmer. Erzählen Sie von sich. Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Mein Vater war Deutsche. Seine Eltern wurden im Krieg nach Kasachstan evakuiert. Dort ist er aufgewachsen. Und meine Mutter ist Russin. Ich weiß nicht einmal genau, wo das ist. Kasachstan. Wie sieht es da aus? Zwischen China und Russland. Es ist nichts. Nur Wüste und Staub da, wo ich gewohnt habe. Im Winter ist es kalt, im Sommer heiß. Aber die Wüste. Sie können sich nicht so Totes vorstellen wie dieser Wüste. Und doch ist sie lebendig. Wie ein riesiger Körper. Können Sie sich das vorstellen? Wenn man geht, dann ist es, als gehe man auf lebendigem Boden. Auf einer riesigen Schulter oder auf einem Rücken. Manchmal habe ich geglaubt, dass der Boden sich unter mir ganz langsam bewegt. Wie wenn er atmen würde. Auf und ab. Ganz langsam. Und was haben Sie dort gemacht? Ich wollte immer Malerin werden. Ich war wirklich gut im Zeichnen, auch in der Schule. Manchmal haben mich die Jungs gebeten, sie abzuzeichnen. Und nicht, weil sie verliebt waren. Nicht nur. Ich war wirklich gut. Ich hätte an die Akademie gekonnt. Mein Lehrer hat sich dafür eingesetzt. Aber dann ist alles zusammengebrochen, politisch. Und ich habe irgendetwas gemacht, habe Post ausgetragen mit dem Moped. Von Dorf zu Dorf bin ich gefahren, durch die Wüste. Und der Staub, dieser Staub. Aber das Mofa. Fast niemand im Dorf hatte ein Mofa. Und manchmal bin ich auch am Abend rausgefahren in die Wüste, in der Dämmerung, und habe einfach gewartet, bis es dunkel war. Dann habe ich die Stelle als Telefonistin bekommen. Ich hätte mich vielleicht hinaufarbeiten können. Es war eine Fabrik für Landmaschinen. Lief nicht schlecht, wir haben gute Maschinen gebaut. Aber dann sind wir hierher gekommen. Einer meiner Brüder war schon hier und hat geschrieben, kommt, Deutschland ist das Paradies. Kommt er Sie besuchen? Ihr Bruder? Nicht mehr oft. Nicht mehr. Vermutlich hat er genug davon, mich im Krankenhaus zu besuchen. Haben Sie überhaupt Besuch? Kann ich morgen wiederkommen? Ja. Gern. Bevor ich das Zimmer verließ, blickte ich mich um und machte mir noch ein paar Notizen. Ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett, hinter einem gelb geblümten Plastikvorhang ein Waschbecken, überall gebrauchte Papiertaschentücher, an der Wand Fotos von einem Kind und ein leerer Schokoladen-Adventskalender. Der Fernseher läuft ununterbrochen, der Ton ist ausgeschaltet. Larissa schaute mich fragend an. »Atmosphäre«, sagte ich. Als ich ins Hotel kam, war Markus schon da. Ich hatte mich für den Abend mit Gudrun verabredet, der Schwester von der Tuberkuloseabteilung. Ich hatte sie gebeten, eine Kollegin mitzubringen. Zu viert aßen wir in einem griechischen Restaurant. Markus und ich und die beiden Krankenschwestern Gudrun und Yvonne. Wie lange rauchst denn du schon? 10 Jahre. Und wie viel rauchst du so am Tag? Ein Paket. So ungefähr. Dann sind das 3600 Tage, 36. 72.000 Zigaretten. Nicht schlecht. Manchmal auch weniger. 73.000? Seid ihr Krankenschwestern alle so gut im Kopf rechnen? Immer noch besser als Tuberkulose. TB ist überhaupt kein Problem. In 6 Monaten bist du geheilt. Und es steigert das Verlangen, den Geschlechtstrieb. Ist das wahr? Sagt man. Vielleicht war das nur früher so, als die Leute noch daran starben. Torschlusspanik. Er schreibt über Larissa. Und ich mach die Fotos. Ein schlimmer Fall, da ist nichts mehr zu machen. Ich hab keine Angst gehabt, mich anzustecken. Wir gehen auch oft ohne Mundschutz rein. Was zwinkerst denn du? Ich hab nicht gezwinkert. Klar hast du gezwinkert. Ich hab was im Auge. Zeig. Ich sehe nichts. Was hast denn du im Auge? Eine schöne Frau. Als ich am nächsten Tag mit Markus zu Larissa kam, bestand sie darauf, sich umzuziehen. Sie zog den gelben Vorhang nur nachlässig zu, und ich sah ihren bleichen, ausgemergelten Körper und dachte, Sie müsse sich daran gewöhnt haben, sich hinter Vorhängen auszuziehen. Ich wandte mich ab und trat ans Fenster. Als Larissa hinter dem Vorhang hervorkam, trug sie Jeans, einen gemusterten Pullover in grellen Farben und schwarze, flache Lackschuhe. Wir könnten auf den Balkon gehen, mit den Bäumen. Das Zimmer ist besser. Aber draußen... Atmosphäre. Ich sah, dass Markus unter dem Mundschutz schwitzte. Larissa lächelte, als er sie fotografierte. Als Markus gegangen war, setzte Larissa sich auf das Bett. Sie atmete schwer. Müde? Ich bin so viele Menschen nicht mehr gewöhnt. Er ist ein guter Fotograf. Er macht schöne Bilder. Er ist auch ein schöner Mann. Alle Fotografen sind schön. Die Leute wollen sich nur von schönen Menschen fotografieren lassen. Die Ärzte hier sind auch schön und gesund. Die werden nicht krank. Ärzte haben die höchste Selbstmordrate von allen Berufen. Eine der höchsten. Und Priester, glaube ich. Das glaube ich nicht. Das würde ich nie machen. Mir das Leben nehmen. Wissen Sie, wie lange Sie noch? Ein halbes Jahr, vielleicht drei Viertel. Es ist schon im ganzen Körper alles verfault. Ich habe einfach genug. Genug? Alle haben genug von meiner Krankheit. Auch hier. Ich merke es doch, weil sie nichts machen können. Sie hassen mich, weil sie mich nicht heilen können. Auch mein Mann, mein Bruder, meine Mutter, ich auch. Vielleicht wäre es ja weggegangen, wenn ich mich zusammengenommen hätte. Als sie mir den einen Unterlappen herausgenommen haben, habe ich geglaubt. Ich habe wirklich geglaubt, jetzt bin ich geheilt. Dann bin ich schwanger geworden. Ich hätte mich ja vorher gar nie getraut. Und ich habe richtig schön zugenommen. Wir haben geheiratet. Und als ich im Krankenhaus war für die Geburt, da hat alles wieder angefangen. Langsam nur. 6 Monate lang haben sie mich zu Hause behandelt. Dann haben sie gesagt, es wird zu gefährlich für das Kind. Ich habe solche Angst gehabt. Solche Angst, dass sie sich angesteckt haben. Aber sie sind gesund. Gott sei Dank, sie sind beide gesund. Ostern war ich noch zu Hause. Mein Mann hat gekocht. Und er hat gesagt, 6 Monate, hat der Arzt gesagt, dann bist du geheilt. Und wenn Sabrina ihren ersten Geburtstag hat, im Oktober, dann bist du wieder draußen. Im Mai, zu meinem Geburtstag, hat er mir den Ring gebracht. Wir hatten kein Geld vorher, haben Möbel gekauft, einen Fernseher, Sachen für Sabrina. Den Ring brauchen wir nicht so dringend, haben wir gesagt. Im Mai hat er mir den Ring gebracht. Jetzt brauchen wir ihn, hat er gesagt. Und jetzt ist er schon viel zu groß. Schauen Sie, er geht ganz leicht vom Finger. Sie haben abgenommen. Ich werde immer dünner und dünner. Früher. Mögen Sie dünne Frauen? Ja. Doch, klar. Ich möchte ihr Gesicht sehen. Larissa band sich einen Mundschutz um und ich nahm meinen ab. Lange und schweigend schaute sie mich an. Und erst jetzt fiel mir auf, wie schön ihre Augen waren. Endlich sagte sie, es sei gut, und ich band den Mundschutz wieder um. Ich habe so ein Gefühl, dass es nicht mehr lange dauert. Ich bin nicht stark, wissen Sie? Ganz tief unten bin ich ein schwacher Mensch. Nur mein Kopf ist wie zu stark für den Körper. Wissen Sie, was ich meine? Der Kopf will immer mehr, als der Körper geben kann. Ja, ich glaube schon. Vielleicht habe ich deshalb überhaupt die Tuberkulose gekriegt, weil mein Körper müde war, schon die ganze Zeit. Es ist eine Infektion, Larissa. Man steckt sich an. Eine Tröpfcheninfektion. Niemand kann... Der Arzt hat es mir erklärt, Sie können nichts dafür. Aber nicht jeder steckt sich an. Bei uns sind die Tuberkulosekranken alle frei herumgegangen und doch haben sich nur wenige angesteckt. Man muss dazu bereit sein. Das ist nicht Ihre Schuld. Nicht Schuld, aber ich habe mich immer gegen alles gewehrt. Ich habe immer Nein gesagt zu allem, habe immer das andere gemacht. Ich war nie wohl. Schon glücklich, oft glücklich, aber nie wohl, nie ruhig. Das ist es nicht. Jemand hat sie angehustet und sie haben sich angesteckt. So einfach ist das. Ich hatte schon eine Tuberkulose, als ich hierher kam, nach Deutschland. Nur habe ich es nicht gewusst. Ich habe gedacht, es sei Asthma oder vom Rauchen. Am Schluss habe ich alles durcheinander geraucht. Man musste nehmen, was kam. Ich will eine Zigarette. Haben Sie? An diesem Abend gingen wir mit den beiden Schwestern in die Sauna. Gudrun hatte gekichert, als Markus den Vorschlag gemacht hatte, aber Yvonne war sofort einverstanden gewesen. Ich schwitzte kaum beim ersten Durchgang und blieb sitzen, als die Sanduhr längst abgelaufen war. Markus und Gudrun waren kurz nacheinander hinausgegangen. Yvonne fragte, ob sie einen Aufguss machen solle und schüttete, ohne meine Antwort abzuwarten, Wasser auf die heißen Steine. Es zischte und der Geruch von Pfefferminze breitete sich aus. Wir saßen uns gegenüber in der schummrigen Sauna. In dem schwachen Licht glänzte Yvonnes Körper vom Schweiß und ich dachte, sie ist schön. Als wir den Raum endlich verließen, kamen Gudrun und Markus eben wieder herein. Und von jetzt an wechselten wir uns immer ab. Wenn wir uns ausruhten, schwitzten sie. Und wenn wir schwitzten, duschten sie oder ruhten sich aus. Ich lag neben Yvonne auf einer Liege. Ich drehte mich zur Seite und schaute sie an. Sie blätterte in einer Autozeitschrift, deren Seiten von der Feuchtigkeit stumpf geworden waren und sich wälzten. Stört dich das nicht, diese gemischten Saunas? Warum? Ich bin Mitglied in einem Fitnessclub und gehe dauernd in die Sauna. Ich mag das nicht. Nackt zu sein, das bedeutet es nichts. Wir sind doch keine Tiere. Und bist du dann mitgekommen? Es gibt ja sonst nichts zu tun hier. Ich kann einfach nicht abstrahieren. Eine nackte Frau ist eine nackte Frau. Bist du verheiratet? Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Du? Nö. Nach 3 Durchgängen hatten wir genug. Als Yvonne sich anzog, kam sie mir nackter vor als in der Sauna. Dann spielten wir Tischtennis und Markus und Gudrun setzten sich auf die Kraftgeräte und schauten eine Weile zu. Schließlich sagte Gudrun, ihr sei kalt und die beiden gingen nach oben an die Bar. Yvonne spielte gut und gewann das Match. Ich bat sie um eine Revanche, aber sie gewann wieder. Wir hatten geschwitzt und duschten noch einmal. Geh mal was trinken? Männer sind einfach. Warum? Ich weiß nicht. Willst du mit auf mein Zimmer kommen? Nee, ganz bestimmt nicht. Was soll das? Es tut mir leid. Es tut dir leid. Ich kam mir vor wie ein Idiot. Yvonne schaute mich verständnislos an und schüttelte den Kopf. Dann drehte sie sich um und ging. Ich folgte ihr die Treppe hinauf und zur Bar. Kommst du? Ich gehe nach Hause. Warum? Was ist? Ich gehe. Ich komme natürlich mit. Was ist los? Was hat sie? Ich habe sie gefragt, ob sie mit auf mein Zimmer kommen will. Oh Mann, du bist ein Idiot. Das weiß ich auch. Hast du dich in sie verliebt? Ich weiß nicht. Woher soll ich das wissen? Was machen wir überhaupt hier? Verliebst du dich nur nicht in deine schöne Patientin. Findest du sie schön? Sie hat was. Aber das sieht ein Schreiberling nicht. Na komm, wir trinken noch ein Bier. Wir können so ohne die Frau einen schönen Abend machen. Am nächsten Tag reiste Markus ab. Die Schwestern der Tuberkuloseabteilung waren weniger freundlich als an den Tagen zuvor. Yvonne sah ich nicht, aber ich nahm an, dass sie geschwatzt hatte. Es war mir egal. Wie oft wollen Sie noch kommen? Bis ich genug Material habe. Ich hoffe, Sie nutzen die Situation nicht aus. Wie meinen Sie das? Also, Frau Lehmann ist seit einem halben Jahr isoliert. Sie ist empfänglich für Aufmerksamkeit jeder Art. Wenn sie enttäuscht würde, könnte das den Verlauf ihrer Krankheit negativ beeinflussen. Bekommt sie keinen Besuch? Nein. Ihr Mann kommt nicht mehr. Nennen Sie mich Larissa. Sagen wir du. Dieter. Larissa trug wieder ihre Jeans. Sie hatte sich die Haare gekämmt und ihre Lippen waren geschminkt. Ich schaute sie an und dachte, Markus hat recht gehabt. Das ist das Schlimmste. dass niemand mich berührt seit einem halben Jahr. Nur mit Gummihandschuhen. Ich habe seit einem halben Jahr niemanden mehr geküsst. Ich habe gemerkt, als mein Mann mich hierher brachte, habe ich gemerkt, dass er sich fürchtete vor mir. Er hat mich auf die Wangen geküsst. Es war, als sei ich erst in diesem Augenblick krank geworden. Am Abend vorher haben wir noch miteinander geschlafen, zum letzten Mal. Das habe ich damals nicht gewusst. Und als wir hier in die Klinik kamen, da hat er plötzlich Angst gehabt vor mir. Ich sehe ihn immer noch so in Unterhose beim Rasieren, während ich meine Toilettensachen packe. Und er sagt, nimm die Zahnpasta, ich kaufe dann eine neue. Nimm die Zahnpasta. Und ich habe sie genommen. Manchmal küsse ich meinen Arm, das Kissen, den Stuhl. Ich schwieg. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Larissa legte sich hin und weinte. Ich trat an ihr Bett und legte ihr die Hand auf den Kopf. Sie richtete sich auf. Du musst deine Hände desinfizieren. Ja. Ja. Er ist mit dem Kind zu einer anderen gezogen, einer Portugiesin. Das tut mir leid. Würdest du das machen, wenn deine Frau... Würde deine Frau dich verlassen, wenn du dich angesteckt hättest? Ich weiß nicht. Ich träume von ihm, dass er mit mir schläft. Ich stelle es mir vor. Auch andere Träume, seltsame Träume. Seltsame Träume? Ja, das sind die guten von Thomas. Träumst du nie? Ich kann mich nicht erinnern. Und was sind die schlechten? Die ich nicht verstehe, die mir Angst machen. Viele. Ich bin in einem Warenhaus und mein Einkaufswagen ist voll und so schwer, dass ich ihn nur langsam, ganz langsam schieben kann. Und plötzlich sehe ich Thomas. Er trägt Sabrina auf dem Arm. Ich versuche, ihn einzuholen, aber er ist immer voraus, immer voraus. Und plötzlich sind wir in einer Landschaft. Berge, bewaldete, spitze Berge und dazwischen Brücken, Hängebrücken. Er voraus und ich versuche, ihn einzuholen. Und hinter mir reißen die Seile und die Brücke fällt zusammen und ich renne auf der Brücke, wie in diesem Film, Indiana Jones. Und dann sehe ich, dass Thomas nur eine Puppe trägt. Es ist nicht Sabrina, nur eine Puppe. Und ich weiß nicht, wo mein Kind ist. Und der Abgrund ist dunkel und man sieht nicht bis unten. Ich kann mich nie erinnern an meine Träume. Und das sind nicht die Schlimmsten, das sind nicht die Schlimmsten, die Schlimmsten... Es ist alles nur im Kopf. Ich glaube, ich träume schwarz-weiß. Und es ist als sehe ich ganz eng, wie durch einen Trichter, ein Rohr. Und es ist kalt, immer kalt. Einmal, ich habe geträumt, dass sie mir die Lungen herausoperieren, dass ich da liege, mit aufgeschnittener Brust, ganz leer. Und dass der Arzt sich auf mich legt und mit mir schläft. Und alle haben zugeschaut und doch war niemand da. Und ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Das war das Schlimmste. Ich war nackt, aber meine Hände waren angebunden, gefesselt. Aber es war niemand in meinen Armen. Ich konnte mich nicht schützen. Das war der schlimmste Traum. Ich hatte genug Material für meine Geschichte zusammen. Am Abend aß ich in der Innenstadt. Aber ich ertrug den Rummel nicht und nahm bald den Bus zurück ins Industriegebiet. Als ich an der Endstation ausstieg, dachte ich an Larissa. Sie hatte mir erzählt, dass sie einmal durchgebrannt sei. Eine Schwester hatte vergessen, die Tür zu schließen. Erst wollte ich wirklich weg, nach Hause. Ich bin bis zur Bushaltestelle gegangen, die Endstation, und habe gewartet, als die Leute aus der Fabrik kamen. Das ist keine lustige Arbeit, die da machen. Den ganzen Tag immer dasselbe. Aber ich habe sie mir angeschaut und mir vorgestellt, dass ich wie sie, dass auch ich von der Arbeit komme. Ich habe, wenn sie eingestiegen sind, ich habe mich nicht näher getraut und niemanden anzustecken. Aber es kamen immer neue. Und die Minuten, die sie gewartet haben, da war ich fast wie sie. Diese paar Minuten. Da habe ich mir vorgestellt, dass auch ich auf dem Heimweg bin. Dass ich heimfahre und dass dort mein Mann wartet und mein Mädchen. Dass ich noch schnell etwas einkaufen gehe und dann koche für uns. und dass wir nachher fernsehen. Aber ich habe keine Familie mehr und kein Zuhause. Jetzt ist das hier mein Zuhause. Früher sagte man den Schwerstkranken die Diagnose möglichst nicht. Heute gilt es als Fehler, das nicht zu machen. Man kann sich wirklich streiten darüber. Wenn es keine Behandlungsmöglichkeiten mehr gibt, soll man dem Patienten dann die ganze Tragweite der Diagnose mitteilen? Ich weiß es nicht. Das ist die Kunst. Niemanden anzulügen, aber nicht unbedingt alles zu sagen, wenn jemand nicht danach fragt. Aber je mehr man jemandem an Behandlung zumutet, desto mehr muss man ihn auch informieren. Es war noch nicht spät. Ich ging durch das Industriegebiet. Mitten zwischen den hässlichen Fabrikhallen standen ein paar neue Einfamilienhäuser. Sie sahen winzig aus in dieser Umgebung, als seien sie in einem anderen Maßstab gebaut. Vor einem der Häuser hängte ein Mann elektrische Kerzen in einen Baum. In der Tür standen eine Frau und ein kleines Kind im Licht und schauten zu. Die Frau rauchte. Im Nachbarhaus war ein Fenster erleuchtet. Ein Mann in einer Kochschürze deckte den Tisch. Als ich jung war in Kasachstan, ich habe immer gewusst, dass ich etwas Besonderes bin. Nicht besser als die anderen, aber dass mein Leben etwas Besonderes ist. Ich habe gedacht, ich werde etwas machen aus meinem Leben. Es gab so viele bei uns schon in der Schule, die wollten gar nichts oder nur das, was alle wollen. Wir hatten einen Nachbarn, der hatte einen Fernseher, bei dem das Bild kaputt war. Aber er hat immer geschaut, gehört, alles, was kam über die Olympiade und alles. Aber mich hat das nie interessiert. Ich habe immer gedacht, ich muss mein Leben selber machen. Ich will etwas lernen, gut werden in etwas. Für ein Musikinstrument hatten wir kein Geld, meine Eltern. Aber gezeichnet habe ich immer, abgezeichnet. Farben habe ich selten gehabt, aber das hat nichts gemacht. Ich ging nach draußen und habe mit Bleistift alles abgezeichnet. Blumen, Tiere, Häuser, alles. Die Zeichnungen habe ich dann weggeworfen, als wir hierher kamen. Verbrannt. Wir konnten nur 2 Koffer mitnehmen. Stell dir vor, 2 Koffer nach so vielen Jahren. Und man weiß, dass man nicht zurückkommt. Ich bin in die Wüste gegangen und habe alle Zeichnungen verbrannt. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe gedacht, das ist meine Chance. Ich kann, was ich kann. Und ich werde an eine Schule gehen oder selbst weiterlernen und immer besser werden. Und irgendwann werde ich etwas können. Das habe ich gedacht. Aus der Ferne hörte ich die Autobahn. Dann ging ich zurück ins Hotel. Es war kalt geworden. Yvonne saß an der Bar. Ich setzte mich neben sie und bestellte ein Bier. Bist du oft hier? Ich bin deinetwegen gekommen. Ich hab's nicht böse gemeint. Gestern. Ich bin nicht so. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Die vielen Kranken. Ich hatte das Gefühl, dass nichts hier eine Rolle spielt. Dass alles aufgehoben ist und dass wir uns beeilen müssen, weil alles so schnell geht. Wir können zu mir fahren, wenn du willst. Ich wohne in einem kleinen Dorf, ein paar Kilometer von hier. Mein Wagen steht vorm Hotel. Yvonne fuhr viel zu schnell. Ich sagte, sie werde uns noch umbringen, aber sie lachte nur und sagte, das Auto sei ihr das Liebste, was sie habe. Es mache sie frei. Selbstmorde sind sehr, sehr selten. Extrem selten. Weil doch immer noch ein Funke Hoffnung da ist. Es ist auch selten, dass Patienten die Behandlung verweigern. Was ich überhaupt nicht mag und was es bei uns auch nicht gibt, ist diese Floskel, die Ärzte haben ihn aufgegeben oder die Ärzte können nichts mehr für ihn tun. Man kann als Arzt immer etwas tun. Und aufgeben muss man auch nicht. Man kann vielleicht keine spezifische Behandlung mehr machen, aber man kann den Patienten stützen, schauen, dass er keine Schmerzen hat, keine hochgradige Atemnot Man kann immer in irgendeiner Form helfen. Die Möbel in Yvonnes Wohnung waren aus Chromstahl und Glas. In einer Ecke lagen rote Hanteln. Im Flur hing in einem kleinen Wechselrahmen ein Blatt Papier, auf dem stand: Was du wirklich willst, das kriegst du auch. Es ist kalt in deiner Wohnung. Tja, das muss wohl so sein. Glaubst du das? Dass man alles kriegen kann? Nee. Ich würde es gern glauben. Du? Dich habe ich nicht gekriegt. Man kriegt Menschen nicht. Wenn du wirklich wolltest und dir Zeit nehmen würdest. Wann bist du Krankenschwester geworden? Das ist lange her. Wir redeten eine Weile, dann brachte Yvonne mich zurück ins Hotel. Zum Abschied küsste sie mich auf die Wangen. Am Morgen schneite es leicht. Die Pfützen auf dem Weg zur Klinik waren zugefroren. In der Zeitung las ich, dass gestern auf den Autobahnen des Bundeslandes 4 Autofahrer durch Eisregen umgekommen waren. Blitzeis, hieß es in der Schlagzeile. Larissa wartete schon auf mich. Sie erzählte von einem Film, den sie gestern gesehen hatte. Dann schwiegen wir. Lange. Ich werde durch zunehmende Schwäche sterben, wenn der Gewichtsverlust zu groß wird. Oder durch einen Blutsturz. Dann hustet man Blut, nicht viel. Ein kleines Glas voll. Das tut nicht weh und es geht sehr schnell, ein paar Minuten. Und es kann ganz plötzlich kommen. Warum erzählst du mir das? Ich dachte, es interessiert dich. Deswegen bist du doch hier. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Ich kann mit niemandem sprechen hier. Man sagt mir nicht die Wahrheit. Allein sein wäre auch nicht schlimmer. 2.500 Patienten pro Jahr und ungefähr 200 Todesfälle. Das ist sehr belastend für die Pflegekräfte, die Ärzte. Das muss man schon sehen. Es ist schon legitim, auch im Krankenhaus nach Kosten zu fragen, aber man kann das ja auch nicht nur unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen. Gesundheit ist ja doch etwas anderes, als sich im Warenhaus einen Pullover zu kaufen. Und bei der Landwirtschaft oder bei den Werften ist die Marktwirtschaft ja auch nicht durchgesetzt. Warum denn ausgerechnet im Gesundheitswesen? Die Lust, das geht nie weg, wenn ich noch so schwach bin. Am Anfang, als ich mit meinem Mann zusammen war, haben wir uns jeden Tag geliebt. Manchmal... Einmal im Wald. Wir gingen spazieren. Im Wald war es feucht und es roch nach Erde. Wir haben es im Stehen gemacht. An einem Baum. Und Thomas? Thomas hatte Angst gehabt, dass jemand kommt. Hier mache ich es mir selbst. Nachts. Nur in der Nacht. Weil ich mir dann vorstellen kann und weil die Schwestern klopfen nicht, wenn sie hereinkommen. Das geht nicht weg. Die Lust. Larissa schwieg. Im Fernsehen lief ein Tierfilm. Der Ton war ausgeschaltet. Ich sah eine Herde Gazellen lautlos über eine Steppe galoppieren. Jetzt kommen bald wieder die alten Filme, vor Weihnachten. Das sind meine ersten Weihnachten in der Klinik und meine letzten. Wie spät ist es? 12, in 5 Minuten. Mittagessen. Und dann kommt das Abendessen. Und heute Abend kommt wieder ein Film mit James Stewart, dieser Film mit dem Engel, wo er sich umbringen will, weil er denkt, er hat alles falsch gemacht in seinem Leben. Dann zeigt ihm der Engel, wie die Welt aussehe, wenn er nicht gelebt hätte. Da sagt der Engel: Willst du dich immer noch umbringen? Und James Stewart sagt: Nö. Und dann geht er zurück. Und die Leute, seine Freunde, haben Geld gesammelt, um seine Schulden zu bezahlen, weil ihn alle so gut mögen. Und dann feiern sie zusammen Weihnachten. Ja, so geht es aus. Gut. Und sie leben glücklich und zufrieden. Zusammen. Alle zusammen. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Man macht irgendetwas und deshalb passiert etwas und deshalb passiert das und das und das. Vielleicht wäre ich draußen schon längst tot. Ein Autounfall, ein Überfall, was weiß ich, wer weiß. Vielleicht hat meine Krankheit mich gerettet und es kommt ein neues Medikament. Ich werde geheilt, komme aus der Klinik, dann nehme ich meine Tochter zu mir, lerne einen Mann kennen und dann finde ich eine Stelle, eine gute Arbeit und es geht weiter und weiter, Tag für Tag. Vielleicht kommt ein neues Medikament. Ich habe ja noch Zeit. Ein halbes Jahr oder mehr. Vielleicht. Der geht bis 10:30 und danach kommt noch ein Film. Dann schlafe ich ein dabei und irgendwann kommt die Nachtschwester und schaltet den Fernseher aus. Und morgen früh schalte ich ihn wieder ein. Noch bevor das Frühstück kommt. Und am Weihnachten gibt es etwas Besonderes zum Frühstück. Und dann kommt Silvester. Alles zum letzten Mal. Ich werde versuchen, wach zu bleiben. Glaubst du, man sieht das Feuerwerk von meinem Balkon aus? Vielleicht höre ich es. Dann beginnt mein letztes Jahr. Ich bin nicht religiös, überhaupt nicht. Aber hier habe ich gelernt, einfach mal einer Patientin oder einem Patienten die Hand auf den Kopf zu legen. Ich denke schon, dass irgendeine Kraft dann von einem Menschen zum anderen geht. Wir können ja sonst nichts machen. Es sind kleine, ganz kleine Erfolge. Dass dieser Tag gut ist. Dass es ein bisschen besser geht. Und wenn man redet, es ist oft kein Trost. Aber es hält es wenigstens fest, was geschieht. Es ist mittragen. Larissa weinte, dann hörte sie wieder auf. Sie trank Tee, sie trat ans Fenster, sie schaute mich an. Ich ging weg, ging über das Gelände der Klinik. Zum ersten Mal fielen mir die vielen Gesichter an den Fenstern auf. Und mir fiel auf, dass die Besucher schnell gingen, wenn sie kamen, und langsam, wenn sie gingen. Einige weinten und hielten den Kopf gesenkt, und ich hoffte, dass ich mich nicht schämen würde, wenn ich jemals um jemanden trauern sollte. Die Wiese am Rand der Klinik war von Laub bedeckt. Als es Abend wurde, ging ich wieder durch das Industriegebiet. Bei einem Schnellimbiss kaufte ich mir einen Hamburger. Ich kam zu einem riesigen Gebäude, einem Möbelgroßmarkt. Neben dem Ausgang des Geschäfts lagen Weihnachtsdekorationen in großen Körben, Lichterketten, von innen beleuchtete Plastikschneemänner und kleine, grob geschnitzte Krippenfiguren. Wir freuen uns auf Sie. Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr, las ich auf der Glastür, als ich das Geschäft verließ. Draußen war es dunkel geworden. Es ist ganz anders, wie als Kind. Der Tod ist wie damals der Vater oder die Mutter, die dich bestrafen, aber die Verantwortung tragen irgendwie. Egal, was man macht, man hat keine Verantwortung mehr, das ist das Schöne daran. Man ist wie frei. Das Schlimme ist, dass alles fertig ist. Nee, nicht einmal fertig, dass einfach nichts mehr ist. Dass es mich nicht mehr geben wird auf der Welt. Man kann sich das nicht vorstellen. Das ist das Schlimme am Tod, dass man stirbt. Es ist wie am Abend, wenn die Arbeit gemacht ist. Ich habe die Dämmerung immer geliebt, aber ich fürchte sie auch. Man ist ja nie ganz sicher, ob es wieder... Ich glaube, ich möchte in der Nacht sterben, weil dann alles kleiner ist. Es wäre leichter, denke ich, blind zu sterben. Ich ging zurück ins Hotel und schaute mir den Film mit James Stewart an. Ich hatte ihn schon einmal gesehen. Aber ich schaute ihn trotzdem bis zum Ende und dachte daran, dass auch Larissa jetzt in ihrem Zimmer saß, vor dem Fernseher. Und ich fühlte mich ihr näher als während unserer Gespräche. Am nächsten Tag reiste ich ab. ging noch einmal kurz bei Larissa vorbei, um mich zu verabschieden. Wieder begann sie, von ihrer Jugend in Kasachstan zu erzählen. Von der Wüste und von ihrem Großvater, dem Vater ihres Vaters, der aus Deutschland in den Osten gegangen war. Als er im Sterben lag, kam der Priester. Und sie redeten noch ein bisschen. Er war alt. Und da fragte der Priester, wie war denn nun dein Leben, Anton? Er hieß Anton, mein Großvater. Wie war dein Leben? Und mein Großvater hat gesagt, kalt. Kalt, hat er gesagt. Mir war mein ganzes Leben lang kalt. Dabei war es im Sommer so heiß. Aber er hat gesagt, mir war mein ganzes Leben lang kalt. Er hat sich nie an die Wüste gewöhnt. Es geht so schnell. Manchmal schalte ich den Fernseher aus, damit die Zeit nicht so schnell vergeht. Aber dann halte ich es noch weniger aus. Wir hatten einen Nachbarn in Kasachstan, bei dessen Fernseher die Bildröhre kaputt war und der, wenn er das Gerät anschaltete, doch immer auf den schwarzen Bildschirm schaute. Wie wenn man in der Nacht aus dem Fenster schaut, weil man weiß, dass da etwas ist, auch wenn man es nicht sehen kann. Das größte Problem ist es, dem Patienten zu sagen, wenn nichts mehr möglich ist. Früher wurde eine Krankheit vielleicht eher als Schicksal akzeptiert. Heute heißt es, warum denn gerade ich? Die Patienten erwarten, dass alles möglich ist. Es wird alles behandelt, alles ist möglich und danach wird alles wieder gut. Aber das stimmt eben nicht. Es gibt viele Bereiche, wo wir nicht helfen können. Das ist dann das Problem. Es dem Patienten auf schonende Weise beizubringen, dass man mit einer Operation nichts mehr machen kann. Natürlich sagt man nicht, sie sterben. Die Angst geht nicht weg. Es ist, wie wenn man das Gleichgewicht verliert. Wenn man, bevor man fällt, einen Moment lang das Gefühl hat, auseinandergerissen zu werden. In alle Richtungen zu zerplatzen. Und manchmal ist es wie Hunger. Wie Ersticken. Und manchmal, wie wenn man zusammengedrückt wird. Ganz eng. Es war, als wolle sie mir alles erzählen, woran sie in den letzten Monaten gedacht hatte. Als wolle sie mich zum Zeugen machen. Mir ihr ganzes Leben erzählen, damit ich es aufschreibe. Ich stand auf und verabschiedete mich von ihr. Kommst du zu meiner Beerdigung? Als ich mich in der Tür noch einmal umdrehte, schaute Larissa in den Fernseher. Am Nachmittag fuhr ich zurück. 2 Wochen später schickte ich Larissa Schokolade. Die Bilder schickte ich ihr nicht. Sie sah darauf zu krank aus. Sie meldete sich nicht. Yvonne schrieb mir 2 freundliche Briefe, aber ich antwortete nicht. Als ich ein halbes Jahr später von einer Reportage zurückkam, lag in meinem Briefkasten eine Todesanzeige. Mit freundlichen Grüßen, hatte der Chefarzt darunter geschrieben. Blitzeis von Peter Stamm. Mit Oana Solomon als Larissa, Justus Fritzsche als Chefarzt, Sibylle Schedwil als Schwester Yvonne, Veronika Nickel als Schwester Gudrun, Ilse Strambowski als Oberschwester, Volker Risch als Markus und als Erzähler Andreas Krötzinger. Technische Realisation Günter Kasper. Regieassistenz Sabine Melchior. Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001.